Tapfer, der dein Christ, Königin, Königin, denkt er zu dich. Ob ich die Verwasser, ob ich die Verwasser, ich mich die Verwasser, ein Spalt auf mein Blut, ein Spalt auf mein Blut. Hast du die Bänder, Flamme, die verzehren, die bei uns sich wehren, in Sonnenglut. Die bei uns nicht mehr in der Sonne.